Nacht, vermisst du mich heute Nacht? Tut es leid dir, dass wir uns getrennt? Sieht Erinnerung dich in Tagen voller Sonnenlicht, als ich wüsste, hab dich Liebling genannt. Sind die Stühle in deiner Stube nun leer und verwaist? Schaust du auf deine Schwelle, siehst mich stehen dort im Geist? Ist dein Herz voller Pein? Soll ich kommen wieder heim? Sag mir, Schatz, bist du einsam heute Nacht? Heute Nacht muss mein Herz leiden, weil wir uns nun scheiden. Doch ich liebe mir, schreibe ich diese Zeilen dir, nur um zu sehen, ob du dich sorgst noch um mich. Zugeneigt dir halte ich eine Andacht, nur für dich, weil die Romanze, die zwischen uns war, ist wie immer nun passiert. Doch die Frage, die mich quält sehr, machte ich einen Fehler, als ich anbot dir, sag mir adieu. Bist du einsam heute Nacht? Vermisst du mich heute Nacht? Es leid dir, dass wir uns getrennt. Sieht Erinnerung dich in Tagen voller Sonnenlicht, als ich küsst dich, hab dich Liebling genannt. Sind die Stühle in deiner Stube nun leer und verwaist? Schaust du auf deine Schwelle, siehst mich stehen dort im Geist? Ist dein Herz voller Pein? Soll ich kommen wieder heim? Sag mir, Schatz, bist du einsam heute Nacht? Dein Herz voller Pein, soll ich kommen wieder heim? Sag mir, Schatz, bist du einsam heute Nacht?